Für Deutschland haben die Mitglieder der Allianz in Berlin die Deutsche Konferenzgemeinschaft der Allianz Israélite Universelle, abgekürzt DCG, im Jahre 1907 unter dem Vorsitz des Geheimen Kommerzienrats Max Goldberger gegründet. Diese Gründung wurde dadurch veranlasst, dass das Überhandnehmen des oben geschilderten französischen Einflusses in der Allianz in der Öffentlichkeit immer mehr bekannt wurde. In Wirklichkeit ist die deutsche CG nur der Verwaltungskörper der Allianz für Deutschland geblieben und sie ist nach ihren Satzungen auch ferner die Zentralstelle für die Organisation und Verwaltung der Allianz Israélite Universelle in Paris. Gleichsam eine Zweigstelle der AJU ist die Anglo-Jewish Association. Sie wurde am 2. Juli 1871 in London gegründet, als der deutsch-französische Krieg die Befürchtung aufkommen ließ, dass die Einnahmequellen der Allianz Israélite in Frankreich erschöpft werden würden. Ihr Zweck ist die Förderung der mit der Allianz Israélite verbundenen Ziele und der Mitarbeit darin. Schon im Jahre 1760 war ein Komitee von Abgeordneten der britischen Juden gegründet worden, mit dem ausgesprochenen Zwecke, die Gesetzgebung in allen die Juden berührenden Angelegenheiten zu überwachen und zu beeinflussen. Vereint mit der Anglo-Jewish Association und der Jewish Congregation Union hat dieses Komitee in Gemeinschaft mit der Allianz wiederholt mit Erfolg gegen das Fremden- und Einwanderungsgesetz, gegen die Heiratsbill in England und so weiter Einwand erhoben und auch durch Vermittlung der englischen und amerikanischen Diplomatie einen Druck auf die russische und die rumänische Regierung zugunsten der dortigen Juden ausgeübt. Die Israelitische Allianz in Wien ist eine weitere Filiale der Allgemeinen Jüdischen Weltallianz in Paris, als deren Bevollmächtigte sie nach eigenem Urteil der Juden anzusehen ist, Nummer 32 der Jüdischen Welt von 1900. Den Juden ist es immer höchst unangenehm, wenn von ihrem Weltbunde die Rede ist. Sie verwahren sich mit allen möglichen Ausflüchten dagegen, dass die Allianz Israélite ein Geheimbund aller Juden sei. Und doch kommen von Zeit zu Zeit Tatsachen an die Öffentlichkeit, die diese Behauptung bestätigen. Im Februar 1891 schrieb die Allgemeine Zeitung des Judentums: Allüberall, in allen Weltteilen, in Asien, Afrika, Amerika, Australien, in China, Mexiko, Kapland und so weiter, wohnen Mitglieder der Allianz. Wer im Orient mit einer Empfehlung der Allianz vor politische oder bürgerliche Behörden tritt, so versichern jüdische Reisende des Morgenlands, dem öffnen sich alle Türen und Tore. Artikel 1 ihrer Statuten lautet: Die Allianz Israélite Universelle hat den Zweck, erstens überall für die Gleichstellung und den moralischen Fortschritt der Juden zu wirken, zweitens denjenigen, welche in ihrer Eigenschaft als Juden leiden, eine wirksame Hilfe angedeihen zu lassen, drittens jeder Schrift, also auch Zeitung, ihre Unterstützung zu gewähren, welche geeignet ist, diese Resultate herbeizuführen. Die Allianz gliedert sich unter einem Zentralkomitee, das in Paris seinen Sitz hat und an dessen Spitze der Großrabbiner von Frankreich steht, in Bezirks- und Lokalkomitees. Zu den Komiteemitgliedern gehörte auch der bekannte geheime Kommerzienrat Max Goldberger. Welchen Einfluss die AJU durch ihre Mitglieder auszuüben vermag, ergibt sich schon aus der Wirksamkeit dieses einen Mannes. Er war Vorsitzender des Berliner Vereins der Kaufleute und Industrieller. 1900 gründete er den Handelsvertragsverein, Freihandelsverein und den Zentralausschuss berlinischer, kaufmännischer, gewerblicher und industrieller Verbände. Dann war er Präsident der Ständigen Ausstellungskommission im Ausschuss zur Vorbereitung und Begutachtung handelspolitischer Maßnahmen, im Zentralverbande Deutscher Industrieller, im Prüfungsausschuss der Deutschen Versuchsanstalt für Luftschifffahrten, in der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, im Vorstande des Kaiserlichen Automobilclubs und im Vorstande des Jungdeutschlandbundes. Goldberger hat also auch, wie die Allianz von anderen verdienstvollen Mitgliedern angibt, vielfach Gelegenheit, sich Hochmögende zu verpflichten und diesen ohne Zögern die Verpflichtung aufzuerlegen, sich der Schutzbefohlenen der Allianz und der jüdischen Interessen tatkräftig anzunehmen. Diese Komitees, Artikel 19, veranlassen und sammeln die Subskriptionen und schicken deren Ertrag an die Kasse des Zentralkomitees. Diese Subskriptionen sind immerwährende Geschenke, Beiträge, Geschenke für das allgemeine Werk und Geschenke für die Schulen. Danach ist die Allianz nicht, wie sie immer behauptet, nur ein Verein für jüdische Schulzwecke, denn diese werden neben und außer dem allgemeinen Werk genannt. Baron von Hirsch, der Schöpfer der Türkenlose und des damit getriebenen internationalen Schwindels der 70er Jahre, hat bei Lebzeiten für die Allianz und insbesondere für die Juden in Galizien und Russland 60 bis 80 Millionen Mark gespendet. Der Kahal oder Kagal Kihille in Russland. In seiner Schrift zur Volkskunde der Juden 1881 bei Fehlhagen und Klasing in Leipzig schildert Dr. Richard André das eigentümliche Wesen des Kahal in folgender Weise. Den interessantesten Einblick in die jüdischen Verhältnisse des Ostens gewährt uns das 1869 zu St. Petersburg in russischer und französischer Sprache erschienene Werk eines getauften Juden J. Brassmann aus Wilna. Es handelt vom Kahal, der jüdischen Gemeindeverfassung. Brassmann schildert das jüdische Gemeindeleben, wie es wirklich war und ist, und belegt seine Worte mit Dokumenten. Es wird nachgewiesen, dass die Kinder Israels dort, wo sie hausen, talmudische Munizipalrepubliken bilden. Diese haben einen völlig aristokratischen Zuschnitt, eine Art Patrizierkaste übt den Plebejern gegenüber eine durchaus willkürliche und despotische Gewalt aus. Für solch eine Judenrepublik sind zwei Einrichtungen kennzeichnend, der Kahal oder Cheder HaKahil, das heißt die Regierung der Gemeinde, und die Bet Dine, der talmudische Gerichtshof. Dieser letztere wird teilweise von der russischen Regierung anerkannt. Die Mitglieder der Regierung, sagen wir des Gemeinderates, werden allerdings gewählt, aber Wähler wie Gewählte müssen einen gewissen Rang in der Gemeinde haben und dieser wird hauptsächlich durch Kenntnis des Talmud erworben, doch überträgt man ihn auch reichen Leuten, die dafür tüchtig zahlen. Der Kahal also, dieser Gemeinderat, regiert die Kommune, hat die Aufsicht über das Schulwesen, überwacht und regelt allen Verkehr zwischen Juden und Nichtjuden und gestattet solchen Verkehr oder verbietet ihn ganz nach seinem eigenen Belieben oder mit voller Willkür. Berufung gegen seine Befehle ist nicht gestattet. Denn bei ihm gilt der Grundsatz, dass alle nichtjüdischen Verordnungen und Gesetze keine Gültigkeit für die Hebräer haben und dass diese nicht durch solche gebunden sein können. Es ist streng verboten, den Streitigkeiten, die zwischen Juden obwalten, sich an eine russische Behörde zu wenden, selbst dann, wenn die russischen Verordnungen mit dem vom Kahal beliebten übereinstimmen. Der Kahal seinerseits nimmt jedoch Rekurs an die russischen Behörden allemal, wenn er das seinen eigenen Interesse förderlich erachtet. Er beansprucht die Gewalt über alle Juden, die im Bezirke wohnen, Nichtjuden in demselben werden als Eindringlinge angesehen, durch die die Rechte des auserwählten Volkes Jehovas beeinträchtigt werden. Neuen jüdischen Ankömmlingen gewährt oder verkauft er das Recht, im Bezirke zu leben. Ein Jude aus einem anderen Bezirk würde nicht leben und sich nicht ernähren können, wenn er nicht die erforderliche Erlaubnis hätte. Dem Talmud zufolge ist das Eigentum aller Nichtjuden eine freie Wildnis oder wie Rabbi Josef Kulnu sich ausdrückt, eine Art von freiem See, in dem nur derjenige Jude Netze auswerfen darf, der vom Kahal die Erlaubnis dazu bekommen hat. Das Eigentum von Nichthebräern wird als allgemeines der Kommune betrachtet. Der Kahal verkauft das Recht zur Besitznahme dieses Eigentums an Juden, stellt sogar Dokumente über solchen Verkauf aus und quittiert über das empfangene Geld.